بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir machen weiter mit der 72. Frage, wo der Autor sagt: Ma diddu Tawhid al-Asma wa Sifat, also was ist das Gegenteil von Tawhid Asma wa Sifat, also das Einsmachen in den Namen und Eigenschaften. Er sagt, sein Gegenteil ist die Ketzerei. Ist die Ketzerei in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs sowie in Bezug auf seine Ayat. Übersetzt das Wort von Ilhad, weil Ilhad ist das eigentliche im Arabischen. Er sagt, diddhu al-Ilhad fi asma'illahi wa sifatihi wa ayatih. Diddhu al-Ilhad. Ilhad im Arabischen, sagt hier als Andeutung, bedeutet in der arabischen Sprache Schrägheit, Neigung und Abweichung von der Wahrheit. Deshalb nennen wir die Ketzer Mulhid, weil er von der Wahrheit abweicht. Wenn wir jetzt im Deutschen nachschauen, so ist das auch gar nicht viel entfernter. So heißt es, das Ketzerei, das Abweichen von einer allgemein als gültig erklärten Meinung. Also wenn eine Meinung allgemein gültig ist, und das ist eigentlich diese Meinung, die vorliegt, wenn jemand sich von dieser Meinung abneigt, eine andere Meinung erklärt, dann ist er sozusagen ein Ketzer. Natürlich wurde das früher oft mit der Kirchenlehre zusammengeschweißt, sodass man sagt, ein Ketzer ist jemand, der von der offiziellen Lehre der Kirche abweicht, oder jemand, der öffentlich eine andere als die in der bestimmten Angelegenheit für gültig erklärte Meinung vertritt. Ja, das heißt, jemand, der eine andere Meinung hat. Im Ilhad ist das jemand, der noch ein bisschen mehr, der abweicht von der Wahrheit, wie es hier beschrieben wurde, der die Wahrheit vielleicht sogar ablehnt oder verdreht. Das werden wir in Schalatala auch gleich sehen. Er sagt in Bezug auf die Namen und Eigenschaften sowie auf seine Ayat und die mit den Namen und Eigenschaften zu tun haben. Als erstes sagt er hier Ilhad al-Mushrikin, und ich bevorzuge das Wort jetzt hier als Ilhad, weil es eben viele Bedeutungen drin beinhaltet. Er sagt Atheismus der Polytheisten oder Beigesaller. Das ist nicht sehr korrekt von der Übersetzung her jetzt, weil Ilhad ja wird im Arabischen auch als, oder im Deutschen auch als Atheismus angesehen, also jemand, der an keinen Gott glaubt. Polytheisten oder Beigeseller sind wieder was anderes, sind die Leute, die neben Gott etwas anbeten, neben Allah andere anbeten oder andere außer Allah anbeten. Also das ist ein bisschen Widerspruch, Atheismus der Polytheisten, Beigeseller. Deswegen sagen wir Ilhad der Mushrikin, Ilhad der Götzendiener, könnte man sagen. Er sagt dann hier, das sind diejenigen, welche die Namen Allahs aus ihrer Wahrheit verdrehen, das heißt ihren Sinn entstellen und damit ihre Götze benannt haben mit Hinzufügungen und Wegnahme. Er sagt hier, das sind jene, die Namen und Eigenschaften Allahs genommen haben und sie verdreht und verändert haben, ein paar Sachen weggelassen, andere Sachen hinzugefügt haben, um ihre eigenen Götzen damit zu benennen. Wie zum Beispiel sagt er hier, Al-Lat, ja, wir kennen Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manna, Al-Manat, und sie sagen, Al-Lat ist von Ilah, Ilah heißt Gott. Und die sagen, Al-Uzza ist von Al-Aziz. Und ist von Al-Aziz, der Name von Allah. Und sagen, Manat ist von Mannan, der Wohltäter. Die sagen, Manat ist von Mannan. Wallahu alam, darin gibt es kleine Meinungsverschiedenheiten von der sprachlichen Seite her unter den Sprachgelehrten, ob das so korrekt ist oder nicht. Aber das deutet schon sehr stark darauf hin. Also er sagt auf jeden Fall, in Bezug auf die Namen und Eigenschaften, wir sind jetzt in Bezug auf die Namen und Eigenschaften, ist das Gegenteil von Ilhad in drei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie ist Ilhad von den Mushrikin, wo es heißt, die Namen an Allahs genommen haben und einfach verdreht haben, um es ihren eigenen Götzen zu geben sozusagen. Und da sieht man auch Mushrikin, nicht Atheisten, nicht Mulhiddin, diejenigen, die niemanden anbeten, die sich die ihre eigenen Neigung folgen vielleicht, das ist damit hier nicht gemeint, sondern diejenigen, die Götzen anbeten, die Götzenanbeter, die dann die Namen genommen haben von Allah und sie umgewandelt haben in passende Namen für ihre Götzen. Als zweite Kategorie sagt er Ilhad al-Mushabbiha. Ilhad al-Mushabbiha sagt der Atheismus derjenigen, die Eigenschaften von Allah mit den Namen seiner Geschöpfe vergleichen, diejenigen, die das wie beschreiben. Das ist ein bisschen viel. Wenn er sagt Ilhad al-Mushabbiha, Ilhad der, wir können sagen, Vergleicher. Mushabbeha sind jene, die vergleichen. Er versucht hier zu erklären, die die Eigenschaften von Allah mit Eigenschaften seiner Schöpfung vergleichen. Also die sagen, und diejenigen, die das wie beschreiben, also die sagen, Allahs Eigenschaft, ja, Allahs Eigenschaft ist wie die menschliche Eigenschaft oder unsere Eigenschaft ist wie deren Eigenschaft. Er geht jetzt ja weiter und sagt, diese Art von Atheismus oder diese Art von Ilhad, bleiben wir bei diesem Wort, ist das Gegenteil von vom Ilhad der Mushrikin. Jene setzten den Herrn der Welt mit seiner Schöpfung gleich. Also die Mushrikin vorhin haben die Schöpfung, also die Götzen, mit dem Schöpfer gleichgesetzt. Die Götzen, ja, die Schöpfung sozusagen, wurde mit dem Schöpfer gleichgesetzt. Das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist Ilhad al-Mushabbiha. Ja, Ilhad, der Vergleicher sozusagen. Ilhad haben wir vorhin erklärt, und wir bleiben bei diesem Wort. Ilhad al-Mushabbiha, alladhina yukayyifuna sifat Allahi ta'ala. Die Eigenschaften Allahs beschreiben oder die nach dem Wie fragen oder das Wie beschreiben. Wie ist Allah? Wir hatten gesagt, wir können bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht nach dem Wie fragen, weil es unser Verstand nicht versteht und weil wir natürlich an erster Stelle keinen Beweis von Koran und Sunna dafür haben. Wenn Allah sagt, er hat eine Hand, dann hat er eine Hand, so wie es ihm gebührt, ohne dass wir da nach dem Wie fragen können oder es überhaupt verstehen könnten. Er sagt, aber die Mushabbiha sind die, die das machen. Und er sagt, وَيُشَبِّهُونَهَا بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Und sie beschreiben sie mit den Eigenschaften der Schöpfung. Ja, sie beschreiben sie mit Eigenschaften der Schöpfung. Sie sagen, wenn Allah sagt Hand, dann ist es Hand wie unsere Hand. Ja. Und das ist natürlich nicht korrekt. Er sagt, wa huwa muqabil li ilhad al-mushrikin. Das ist das Gegenteil von dem Ilhad al-mushrikin, von der ersten Kategorie. Fa'ulaika sawwaw al-makhluq bi rabbil alamin. Sie haben die Schöpfung mit dem Herrn der Welten verglichen. Sie haben die Schöpfung mit dem Herrn der Welten verglichen. Und die machen ihn, und diese, also die Mushabbiha, machen ihn machen ihn auf die gleiche Stellung, Position wie das Wesen der erschaffenen Geschöpfe. Wie das Wesen der Geschöpfe, könnte man sagen. Also wie wir gerade gesagt haben, die sagen, Allahs Hand ist wie unsere Hand, Allahs Gesicht ist wie unser Gesicht. Ja. Und vorhin war es andersrum. Die anderen, die haben die erste Kategorie sagt ja, die Götzen sind unser Gott. Also Steine, Bäume, die sind Gott. Also die haben andersrum gemacht. Die sagen, Gott ist wie unserer. Ja. Und sie vergleichen ihn mit etwas, worin er Allah subhanahu wa ta'ala erhaben und heilig ist. Die Übersetzung hier an sich ist nicht sehr schön. Inshallah Ta'ala werden wir in Zukunft vielleicht eine bessere Übersetzung haben in dieser Sache, da auch einiges fehlt oder nicht ganz korrekt ist. Deswegen habe ich jetzt direkt von dem Arabischen das übersetzt mit reingenommen, damit wir das Inshallah Ta'ala richtig verstehen. Dann geht er weiter in die dritte Kategorie. Er sagt, Ilhad Nufat al-Mu'attila. Ja? Nufat al-Mu'attila. Das heißt, der Ilhad, der Negierer, er hat gesagt, Atheismus, der Negierer und Absteller, sie teilen sich in zwei Gruppen. Also, An-Nufat al-Mu'attila, also der Ilhad von denjenigen, die verneinen und verdrehen und verändern, könnte man sagen. Und wir hatten erwähnt, was Ta'til bedeutet. Er sagt hier, wahum Qusman, und sie sind zwei Kategorien, und das werden wir gleich nochmal genauer verstehen. Erste sind, sagt er, jene, die die Ausdrücke der Namen Allahs bestätigen, aber die vollkommenen Eigenschaften darin enthalten sind, negieren. Also sie sagen, ja, wir bestätigen, dass Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Sami'a und so weiter ist, aber sie sagen, ohne die Eigenschaft da drin. Also wenn wir die Eigenschaft, sie sagen, wenn wir die Eigenschaft bestätigen, dann bestätigen wir ja eine menschliche Eigenschaft oder eine erschaffene Eigenschaft und das können wir dem Schöpfer nicht zuweisen. So sagen sie hier, daher sagen sie, Ar-Rahman, Ar-Rahim ohne Rahma, also der Barmherzige ohne Barmherzigkeit, das ist schon schlimm genug, der Wissende ohne Wissen, der Hörende ohne zu hören, der Sehende ohne zu sehen und so weiter. Und das machen sie bei allen Eigenschaften. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und inshallah ta'ala werden wir auf dem Hasad-Institut über die verschiedenen Sekten noch detaillierter sprechen, bi'idhnillahi ta'ala. Und dann sagt er, die zweite Kategorie, jene, die allgemeine Negation der Namen Allahs deklarieren und was sie enthalten. Sie beschreiben ihn wie die pure Nichtigkeit, ohne Namen und ohne Eigenschaft. Gepriesen sei Allah und erhaben ist er darüber, was die Unrechttuenden und undankbaren Atheisten sagen. Also die Mulhiddin sagen. Also die zweite Kategorie ist, dass sie komplett alles ablehnen. Sie sagen, nee, alle Namen und Eigenschaften von Allah sind komplett abzulehnen, denn diese sind Eigenschaften von Menschen, die kann man dem Schöpfer nicht zuweisen. Und sie vergleichen, sie machen etwas viel Schlimmeres als jene, die den Schöpfer mit Menschen vergleichen. Sie tun, sie sagen, dass, sie vergleichen den Schöpfer mit nichts. Ja, und wenn wir jetzt vom logischen Verstand nur hergehen und sagen, was ist besser, nichts oder etwas, dann wird jeder sagen, etwas ist immer besser als nichts. Ja, und die zweite Kategorie lehnt sozusagen alles ab. Sagen, keine Namen, keine Eigenschaften, nichts. Wir lehnen alles ab. Und das ist eine schlimmere, das ist die schlimmere Kategorie von diesen Sachen. Deswegen, die Nufat, die Ablehner, die Verneiner, Al-Mu'attila, die Verdreher, die Vertauscher, die, also die machen das so, wie sie das sozusagen machen möchten. So wie, weil das Problem ist, meine lieben Geschwister, das Problem ist, sie haben selber in ihrem Herzen Azair, diese Krankheit. Ja, diese Krankheit, was das sie alles uminterpretieren müssen. Ja, anstatt sie das so nehmen, wie es gekommen ist, daran glauben, wie es gekommen ist und dass es so ist, ohne irgendeine Sache zu verdrehen. Auf jeden Fall sagt der Autor, dann bringt er hier Koran-Verse, er sagt, er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst, weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seiner besäße, also, gibt es jemanden, der gleich ist wie ihm sozusagen? Gibt es nicht. Und das als Antwort auf diese Leute. Niemand ist gleich wie ihm. Man kann nicht ihn mit seine Schöpfung nicht mit ihm vergleichen. Man kann seine Namen und Eigenschaften nicht verdrehen und verändern. Man kann sie nicht einer Schöpfung zuweisen oder sagen, dass sie sind wie die Schöpfung oder komplett gar abweisen. Ja? Kennst du irgendjemanden, der gleich? Nein. Und ein anderer, ein wichtiger Vers, der immer wieder in dieser Kategorie kommt, ist Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nichts und niemand ist ihm gleich und er ist der Allsehende und Allhörende. Also nichts und niemand ist gleich und trotzdem hat er Eigenschaften wie Allsehend und Allhörend. Und das ist ein Beweis gegenüber all diese Sekten, die Probleme haben in Namen und Eigenschaften. Akzeptiert das einfach so, dass Allah subhanahu wa ta'ala allsehend und allhörend ist. Er kann sehen, ja, du kannst sehen, aber sein Sehen ist anders, so wie es ihm gebührt, dein Sehen ist anders, so wie es für dich ist. Ja, und das muss man verstehen. Trotzdem ist nichts ist ihm gleich, sagt er hier. Und er sagt, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bihi ilma. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen nichts mit ihrem Wissen oder sie umfassen ihn nicht mit ihrem Wissen. Also wir Menschen wissen nichts, wir können nicht umfassen, wir können nicht vergleichen, wir können nichts in dieser Richtung machen. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister, inshallah ta'ala haben wir das verstanden. Wer mehr Details und Infos dazu haben möchte, kann das inshallah ta'ala auf dem Hasanat-Institut tun. Da haben wir verschiedene Kategorien in der Aqidah, besonders auch in den Asma wa Sifat, die das nochmal detaillierter beschreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.